die Europawahlen für Deutsche illegal. Schon seit Jahren nimmt der westliche Teil Deutschlands an den Europawahlen in Straßburg bzw. Luxemburg teil. Wie wir schon erklärten, sind die in Deutschland innerhalb der anhaltenden Besatzungs- und Kriegsphase abgehaltenen Wahlen illegal. Illegal bis zum Abzug sämtlicher Besatzungstruppen, bis zur Beseitigung des Grundgesetzes, bis zur Inhaftierung und Aburteilung des organisierten Volksverbrechertums in Bonn, Wien und Pankow und so weiter. Ferner bis zum Abschluss eines Friedensvertrages, allerdings nur mit den rechtmäßigen Vertretern des Reiches und letztendlich bis zur Wiederherstellung des Deutschen Reiches selbst. Bis zu diesem Zeitpunkt sind auch die Abhaltung und der Aufruf zu den EU-Wahlen rechtswidrig und illegal, wie auch die dortige Wahlbeteiligung. Es muss doch für jedes deutsche Rechtsempfinden haarsträubend sein zu beobachten, wie ein Besatzungsteilstück, die BRD, demnächst auch noch ein zweites, die DDR, außerhalb des Landes, außerhalb des Deutschen Reiches zu Wahlen herangezogen wird. Wahlen können nur unter gleichberechtigten Partnern abgehalten werden. Hier handelt es sich aber um Wahlen, bei denen Partner, also Länder, auftreten, die uns gegenüber noch als Besatzer fungieren, die noch Besatzungstruppen in Deutschland stationiert haben, wie England, Frankreich, Holland, Belgien und so weiter. Oder Länder wie zum Beispiel Italien, mit der Kriegserklärung vom 13. Oktober 1943, die ebenso wenig wie die zuvor genannten ihre Kriegserklärung zurückgezogen haben, geschweige denn einen Friedensvertrag mit dem Deutschen Reich in der Tasche oder zumindest einen solchen angeboten haben. Wie können wir uns zurzeit mit solchen Partnern an einen gemeinsamen Tisch setzen und gemeinsame Wahlen abhalten? Ich will damit sagen, die Deutschen werden dort in der EU zurzeit doch nur als die Kriegsverlierer, als die Besetzten und Entrechteten betrachtet und auch so behandelt. Das heißt, Schrumpfdeutschland wird auch dort nur als Ausbeutungsobjekt missbraucht, was an unzähligen Beispielen nachgewiesen werden könnte. Was sind das nur für Parteien, die die deutschen Wähler in unserer derzeitigen Situation nach Straßburg, Luxemburg und Brüssel zur Ausbeutung, zum Aderlass führen? Wem also bisher noch nicht klar geworden ist, dass die auf national getrimmten Parteien im Interesse unserer Feinde gesteuert werden, um die nationalen Kräfte in Deutschland unter Kontrolle und im Griff zu behalten, und über die Wahlbeteiligungen zum eigenen Nachteil zu verleiten, dem muss doch zumindest bei den EU-Wahlen klar werden, dass hier berechtigte deutsche Interessen mit Füßen getreten werden. Irgendeine an den EU-Wahlen beteiligte Partei noch als nationale zu bezeichnen, setzt erhebliche politische Unkenntnis voraus. Wenn der Sozialdemokratie, dem Liberalismus und der Christdemokratie in Bonn die Zerstörung des Mittelstandes, speziell Handwerk und Bauernstand, übrigens einer der Programmpunkte von Karl Marx, bisher noch nicht gänzlich gelungen ist, so wird es ihnen über den Umweg EU mit Sicherheit gelingen. Weil die Institutionen der EU außerhalb unseres Landes liegen, sind auch unsere Einflussmöglichkeiten dort noch geringer als schon in Bonn. Das nur am Rande. Im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft wurde schon vor Jahren ein Vertragswerk unterzeichnet, dem zufolge ab 1992 oder 93 die Freizügigkeit des Wohnsitzes für jeden Staatsbürger aller EU-Mitgliedsländer garantiert ist. Das bedeutet, jeder Engländer, Franzose, Deutsche, Belgier, Holländer, Grieche und so weiter kann sich in allen anderen Mitgliedsländern frei niederlassen. Das sind doch alles noch europäische Völker, wird man vielleicht einwenden. Da aber schon vor Abschluss des Vertragswerkes die ehemaligen europäischen Kolonialvölker auf Betreiben der Hintergrundmächte ihren Negern die Einreise und den dauernden Aufenthalt, also die Wohnsitznahme im sogenannten Mutterland, ebenfalls vertraglich garantiert haben, so können Neger aus ehemals Belgisch-Kongo über das ehemalige Mutterland Belgien bald auch in England oder Deutschland einwandern und ihren Wohnsitz nehmen und als Sozialhilfeempfänger leben, selbstverständlich auf unsere Kosten. Ebenso können Neger zum Beispiel aus dem ehemaligen Französisch-Westafrika über Frankreich auch in Belgien, Deutschland, England einsickern und so weiter. Wir sehen also, die internationale höchst kriminelle Politik zielt auf die Zerstörung ganz Europas ab, zur Schaffung eines neuen Babylon. Ein neues Sodom und Gomorra, nicht nur in USA, bald auch in Südafrika und Europa. Man beabsichtigt, beziehungsweise wir sind schon mittendrin in diesem Prozess, jedem einzelnen Kulturvolk Europas das totale Chaos zu bescheren, es seiner nationalen, völkischen Eigenart und Selbstständigkeit restlos zu berauben. Dieser Großbetrug wird zusätzlich über die EU inszeniert unter Beteiligung nationaler Parteien. Man kann gar nicht oft genug darauf hinweisen und davor warnen. Von welchen Subjekten werden solche Parteien wohl geführt? Von welchen Gedanken geleitet? Niemals von einem Nationalen. Die deutsche Beteiligung bei den EU-Wahlen lag, wenn ich mich nicht täusche, regelmäßig bei über 50%. Jedenfalls 1979 bei der ersten Wahl bei 65,7% und speziell den nationalen Parteien kommt bei der Wahl 1989 der zweifelhafte Verdienst zu, die Beteiligung bei knapp über 50% gehalten zu haben. Das ist die Mehrheit. Damit haben die Wähler auch über die EU-Wahlen die Weichen für die nächste Ausländerflut gestellt. Merke, die natürliche Trennungslinie liegt nicht zwischen dieser und jener Partei, sondern zwangsläufig zwischen Wähler und Nichtwähler. Diese Anführer der nationalen Parteien, diese Anstifter zu den Wahlen, ich würde sie noch respektvoll Parteiführer nennen, wenn sie ihre Partei nur als Organisationsform benutzt und in all den Jahren statt zur Wahl zum Wahlboykott aufgerufen hätten, in der BRD wie innerhalb der EU. Merke, Parteien, die zwecks nationalem Wählerfang Deutschland den Deutschen nur heucheln, sind uns gefährlicher als gegnerische Parteien. Der Tag wird kommen, wo wir dem Schicksal danken, dass alle Europawahlen so illegal wie alle Besatzungswahlen waren und sind und alles rückgängig gemacht werden kann und muss.